Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Mordgedanken. Ein Hörspiel von Paul Bartz. Fünf Uhr. Das hast du schon neulich gesagt. Wann? Um fünf. In Sambesi, damals, als ich Konsul war. Vor 40 Jahren. Da hieß es nicht fünf, sondern 5 o'clock. Und das hat dann Tea Time bedeutet. Zeit zum Tee. Ach ja. Aber das habe ich wohl auch schon neulich gesagt. Um 5. Dein Buch ist spannend. Haarsträubend. Der Tote klopft um Mitternacht. Mary O'Brien. Dann ist Robson der Mörder. Robson ist nicht der Mörder. Bei Mary O'Brien ist Robson immer der Mörder. Im ganzen Buch kommt kein Robson vor. Lies die letzte Seite. Tatsächlich. Parker nennt sich nur Parker, heißt aber in Wirklichkeit Robson. Und ist der Mörder. Cur of Peak. Peak of Cow. Ich verstehe nicht, wie man den ganzen Tag Passion spielen kann. Cow of Treff. Ich auch nicht. Aber du spielst doch den ganzen Tag Passion. Was sonst? Wir sollten zum Rhododendron gehen. Er steht in Blüte. Woher weißt du das? Man sieht es doch. Vom Fenster aus. Dann braucht man nicht hinzugehen. Bruno hätte mich bestimmt begleitet. Aber Bruno begleitet dich nicht. Ist er wirklich verschwunden? Für immer. Hans Karl? Er ist mein Vetter, Mathilde. Ich muss mir wohl Sorgen machen. Die machst du dir nicht. Es ist dein Vetter, aber es sind meine Sorgen. Kein Wort zur Polizei. Angst? Ja. Mich lächerlich zu machen. Dazu brauchst du keine Polizei. Du verstehst mich doch, Mathilde. Immer. Du weißt doch noch, wie es vor 3 Wochen war. Als Bruno verschwand? Wir hatten einen Streit, geringfügig. Bruno stand auf, wir blieben sitzen. Er ging fort, wie immer. Nicht ganz. Er war so seltsam in jener Nacht. Es war erst Abend. So bleich, verstört. Wir hätten ihm folgen sollen. Wir sind ihm aber nicht gefolgt. In jener Nacht... Es war erst Abend. ...blieben wir sitzen. Hier, in diesem Raum. Wirklich? Du hast mich... Ich habe dich gesehen. Hoffentlich glaubt das die Polizei. Die kommt nicht. Die kommt immer. Warum schalten Sie denn nicht die Sirene ein? Ist der Fall denn dringend? Jeder Fall ist dringend. Und dieser hier besonders. Mein erster in der neuen Stelle. Nachfolger von Oberinspektor Kröger. Als Inspektor, weil sich einer erst bewähren muss, will er dort Oberinspektor sein, wo Kröger Oberinspektor war. Der große Kröger. Auch nur ein Mensch. Hat den Beluga-Fall gelöst, die Müllerbande auf frischer Tat gefasst. Jahrhundertwende. Und die Sache mit dem Schnupftuchmörder. Geben Sie mir einen Schnupftuchmörder und ich hab ihn, bevor er schnupfen kann. Ist doch nichts mehr los heutzutage. Sind doch Durchschnitt die Verbrechen. Ohne Größe, Tragik, Leidenschaft. Oh. Purer Erwerbssinn, das einzige Motiv. Die Seele völlig unbeteiligt. Darin war der alte Meister. Griff hinein ins Seelenleben, hatte dann den Mörder. Wo gibt es denn das heute noch? Höchstens bei der Steuerfahndung. Soll ja eine Menge los sein. Müllerbande auf frischer Tat gefasst. Wo gibt es denn noch frische Taten? Vielleicht diesmal. Komischer Fall. Anruf bei der Mordkommission. Natürlich anonym. Fragen Sie doch mal in der Parkallee, ob da nicht jemand fehlt. In der Parkallee. Noble Gegend. Eben. Hafenviertel, Laternengasse. Bitte, da fällt es höchstens auf, wenn einmal alle da sind. Aber in der Parkallee. Fehlt man doch nicht ohne Grund. Ein Verbrechen? Das hoffe ich. Nun schalten Sie doch die Sirene ein. Was du nur gegen Bruno hast? Cœur auf Pik. Profitierst von ihm genau wie ich. Pik. Auf Karl. Von seinem Verschwinden. Karl auf Treff. Gib zu, dass es dich freut. Aufgegangen. Wie immer. Ich jedenfalls kann es kaum erwarten. Wenn es nur nicht so erbärmlich wäre. Ich habe die Sirene lieber ausgeschaltet. Gut so, keine Vorwarnung. Und kein Lärm. Die alten Leute schlafen vielleicht schon. Alt sind die hier? Wie ihre Häuser. Paläste. Und die Gärten davor. Wälder. Ein großer Fall. Jetzt schon? Ob das die Polizei ist? Nur der Briefträger. Der hat schon seit Jahren nicht geläutet. Dann deine Cousine, das alte Ekel. Die ist doch schon längst tot. Trotzdem ein altes Ekel. Die Polizei. Prompt und zuverlässig. Ich öffne. Du öffnest nicht. Hans Karl. Ich mache auf. Immer du. Du kannst schon Sherry einschenken. Den trinkt doch dieser Kröger gern. Wenn er zum Essen bleibt, gibt es Salzkroketten. Ich habe noch keine Menschen so leidenschaftlich Salzkroketten essen sehen wie den Kröger. Hartmann. Inspektor Hartmann. Von der Polizei. Mordkommission. Willkommen. Neu im Geschäft. Wie? sind einen Oberinspektor geboren. Oberinspektor Pröhl. Längst im Ruhestand. Schade. Ein großer Mann. Sagt man. Sah man, Herr Inspektor. In dieser kleinen Zeit ist man schon froh, wenn wenigstens die Mordkommission noch Größe hat. Herr Breckhoff. Konsul Breckhoff. Pardon. Kein Grund. Ist schon 40 Jahre her, dass ich wirklich Konsul war. In Sambesi. Sie wissen, wo das liegt? Nein. Dann muss ich Ihnen das erzählen. Hochinteressant. Gerade auch für junge Menschen. Ich bin im Dienst. Der geht vor. Natürlich. Schöne Zeiten, in denen ich das noch sagen konnte. Ich bin im Dienst. Herr Konsul, mein Amt bekam den Hinweis, dass hier jemand fehlt. Hier? In der Parkallee. Oh, die ist lang. Ich war schon überall. Nirgends fehlt jemand. Hier auch nicht. Sie vermissen keinen Menschen? Oh, das schon. Zum Beispiel einen, der nicht immer nur Kriminalromane liest, dem man auch manchmal etwas von Zambesi erzählen kann. Aber der ist nicht verschwunden. Der war niemals hier. Sie leben allein? Mit meiner Frau. Die verschwindet nie. Dann werde ich wohl wieder gehen müssen. Schon? Ich wüsste nicht. Keine Fragen mehr? Was für Fragen? Kröger hatte immer Fragen. Stundenlang. Eine veraltete Methode. Aber äußerst amüsant. Meine Zeit ist kostbar. Meine auch. Schade, sie so verrennen zu lassen. Von Stunde zu Stunde. Von Tag zu Tag. Immer gleich. In diesem immer gleichen Haus. Also, dann... Darf ich noch etwas fragen? Bitte. Wollen Sie einen Sherry trinken? Nicht im Dienst. Kröger trank ihn gern. Mein Geschmack ist anders, wie meine Methoden. Ein Whisky? Cognac? Keine Zeit. Da Sie vom Verschwinden sprachen. Ja? Natürlich ist hier schon mancher verschwunden. Meine Tochter zum Beispiel lebt in den Staaten. Ich kenne nicht einmal mein Enkelkind. Oder... Mein Neffe Rudi hatte während seines Studiums die ganze erste Etage für sich. Hätte auch noch die zweite, dritte haben können. Aber gleich nach dem Examen verschwindet der Bengel. Schickt nicht einmal eine Ansichtskarte. Volle 20 Jahre nicht. Ich dachte an die letzten Stunden, Tage, Wochen. Stunden, Tage, Wochen. Wenn da keiner verschwunden ist, dann gehe ich lieber. Bruno. Wer? Mein Vetter. Verschwand vor 3 Wochen. Spurlos? Absolut. Das sagen Sie erst jetzt? Es war mir entfallen. Entfallen, entfallen. Meine letzte Chance. Mein Vetter verschwindet ständig spurlos. Ist so seine Art. Eine Unart, wie ich finde. Einfach fortzustapfen in die finstere Nacht. Wir haben deshalb schon häufig ihren Vorgänger bemühen müssen. Oder er uns. Und diesmal ist er wieder fortgestapft. In die finstere Nacht. Das heißt... Es war Vollmond. Nannte er kein Ziel? Er dürfte keines gehabt haben. Seltsame Geschichte. Das hat an dieser Stelle Kröger auch immer gesagt. Wer hat als letzter mit Ihrem Vetter gesprochen? Meine Frau. Ich sprach nicht mehr mit ihm. Ein kleiner Streit an sich, belanglos. Wo ist Ihre Gattin? Nebenan. Schenkt Sherry ein. Oberinspektor Kröger. Nicht Kröger. Inspektor Hartmann. Auch gut. Nachwuchs muss sein. Der Herr kommt von der Mordkommission. Ob er Salzkroketten mag? Wegen Bruno. Sie waren die Letzte, die mit ihm sprach? Vor seiner Abreise, meint der Inspektor. Was hat er gesagt? Was er gesagt hat? Denken Sie genau nach. Auf Wiedersehen. Nur auf Wiedersehen? Mich hat das auch gewundert. Sonst sagte er, auf Wiedersehen, Mathilde. Wohin er ging, sagte er nicht. Mit keinem Wort. Er war nur etwas merkwürdig. Das fiel Ihnen auf? Eigentlich nicht. Bruno war immer etwas merkwürdig. Ein seltsamer Vogel, mein Vetter. An sich nicht übel. Nur so schrecklich empfindsam. Da brauchte man etwa nur zu sagen, er sei doch eigentlich ein Nichts. Und ohne uns ganz überflüssig. Schon nachher das persönlich. Du kannst sehr grausam sein. Du auch. Bruno ist kein Nichts. Und auch nicht überflüssig. Für mich schon. Wer stritt denn ständig mit ihm? Wer hatte Spaß an diesem Streit? Ein angenehmer Zeitvertreib, mehr nicht. Du hast Bruno nie verstanden. Kein Wunder, dass er sich dann mehr und mehr... Nun? Er ist mein Freund. Der Einzige. Ich bin auch noch da. Aber nicht als Freund. Bruno hatte Qualitäten, die Hans Karl nie haben kann. Bei Kriminalromanen verriet er nie den Mörder. Ging mit mir zum Rhododendron. Du langweilst den Inspektor. Natürlich. Sie sind schließlich nicht Brunos wegen hier. Eigentlich schon. Nur keine Ungeduld. Das Essen steht gleich auf dem Tisch. Äußerst merkwürdig. Das ist sie. Doch nach 40 Jahren Ehe hat man sich daran gewöhnt. Nun doch einen Sherry? Lieber einen Cognac. Sie brauchen Stärkung, was? Ihr Vetter hat also hier mit Ihnen gelebt? Durch uns, Herr Inspektor. Wie meinen Sie das? Er war von uns völlig abhängig. War? Er ist ja nun verschwunden. Völlig abhängig. Packt aber trotzdem seine Koffer. Koffer hat er nicht gepackt. Und verschwindet für 3 Wochen? Ohne Gepäck? Ein Gedanke liegt nahe. An eine Straftat. Der liegt bei Bruno immer nahe. Soda? Pur. Sie hassen Ihren Vetter? War mir lästig. Ihr Cognac. Pur. Vor 12 Jahren ist er aufgetaucht. Stand im Raum und ganz plötzlich. Erst wussten wir gar nicht, wer er war. Bis ich dann sagte, das könnte doch mein Vetter Bruno sein. Ich habe das noch gesagt. So fing es an. Er blieb 12 Jahre lang. Um immer wieder zu verschwinden? Mathildes Schuld. Ich hätte es mir anders gewünscht. Mir einen guten Freund für unsere alten Tage. Aber Mathilde wollte nun mal einen Vetter, der verschwindet, wiederkommt, verschwindet. Und eines Tages verschwunden bleibt. Der kommt schon wieder. Sind Sie sicher? Ich kenne doch Mathilde. Der Cognac schmeckt? Vorzüglich. Alte Sorte. Merkt man. Ich habe lauter alte Sorten. Allesamt vorzüglich. Wenn Sie die einmal probieren wollen. Wir könnten dabei ja eine Partie Tarock spielen. Tarock? Ein schönes Spiel. Ganz leicht zu lernen. Ich spiele es leidenschaftlich gern. Nur schwer, einen Partner zu finden. Wer spielt denn schon mit einem alten Mann? Höchstens noch ihr Vorgänger. Kröger? Ausgezeichnet hat er gespielt. Und dabei dann seine Fragen gestellt. Immer die gleichen, ganz beiläufig. Sehr raffiniert. Kommen Sie, bis zum Essen bleibt noch Zeit für eine Runde. Ich würde lieber noch einiges von Bruno erfahren. Bruno, immer Bruno. Möchte wissen, was an dem so wichtig ist. Nur weil er fort ist. Endlich. Ihr Vetter interessiert mich. Wie meine Frau. Bruno hier, Bruno da. Wie charmant er ist, wie aufmerksam. Immer da, wenn man ihn braucht. Nie da, wenn er stört. Kunststück. Nicht einmal, wenn er verschwunden ist, hat man seine Ruhe. Nein. Dann geht es erst richtig los. Wo ich stecken mag. Wo er nicht steckt. Was er wohl wieder alles durchmacht. Dabei habe ich in meinem Leben viel mehr durchgemacht. Den Aufstand damals in Sambesi. Die Audienz beim Sultan. Jene fürchterliche Nacht, in der mich fast eine Klapperschlange biss. War dann nur eine Blindschleiche. Doch immerhin, das sind doch Erlebnisse. Richtige Erlebnisse. Aber Mathilde hat davon nichts mehr hören wollen. Nun ja, 40 Jahre lang ist das vielleicht wirklich nicht so interessant. Doch immer noch interessanter als diese Kreatur. Erschütternd. Nicht wahr? Hat Größe, Tragik, Leidenschaft. Noch einen Cognac? Ja, aber mit Soda. Würden Sie es für möglich halten? Alles. Dass Ihr Vetter ermordet worden ist? Wäre für ihn typisch. Eine Frage, Herr Konsul. Ihr Cognac. Sie dürfen sie mir nicht verübeln. Mit Soda. Sie haben vielleicht nicht Ihren Vetter umgebracht? Das fragen Sie? Wie gesagt, es ist nur ein Verdacht. Das wagen Sie zu fragen? In diesem Ton? Sie haben vielleicht nicht Ihren Vetter umgebracht? Ha! Kröger wusste, wie man fragt. Eben alte Schule. Stählender Blick. Ohne die vertraute Sanftmut, die Stimme wie aus Erz. Haben Sie Ihren Vetter umgebracht? Haben Sie ihn denn umgebracht? Was erlauben Sie sich, junger Mann? Herr Konsul! Hinaus aus meinem Haus! Ich wollte Sie nicht kränken, Herr Konsul. Nicht kränken? So hat mich nicht einmal der Sultan von Sambesi gekränkt, als er mich einen ausgemachten Trottel nannte. Darüber ließ sich wenigstens noch streiten. Ich aber, meinen Vetter, den Liebling meiner Frau, hinaus! Herr Oberinspektor! Inspektor! Hat er Sie hinausgeworfen? Und wie? Manchmal hat er noch Format. Ich muss Sie sprechen. Sie sprechen mich ja. Nicht hier, nicht jetzt. Sie haben Angst? Schon immer. Schon als kleines Mädchen. Können Sie sich vorstellen, dass auch ich einmal ein kleines Mädchen war? Kommen Sie morgen in mein Büro. In Ihr Büro? Dort brauchen Sie keine Angst zu haben. Aber diese hässlichen Möbel, die staubige Luft. Mathilde! Im Theater treffen wir uns, in der Oper. In der Oper? Zweiter Rang, ausgezeichnete Akustik. Dort habe ich mit Kröger gesessen, La Bohème. Mit wem sprichst du, Mathilde? Sie wissen nicht, ob La Bohème gerade auf dem Spielplatz steht? Freitag, glaube ich. Also Freitag in der Oper. Aber kein Wort zu meinem Mann. Mit wem du sprichst? Er kann nämlich Puccini nicht ausstehen. Aber als Dame allein in der Oper. Sie sind noch da? Ich finde den Ausgang nicht. Ja, schwer in diesem Haus. Oft fast unmöglich. Sie verübeln mir doch hoffentlich nicht meinen kleinen Ausbruch von vorhin. Immerhin wurde ich hinausgeworfen. Ich konnte ja nicht wissen, dass Sie wirklich gehen. Ach, wenn plötzlich die Erinnerung kommt, der Gedanke an die vielen Möglichkeiten, Bruno wirklich umzubringen, die hat man alle nun verpasst. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Den Gedanken schlagen Sie sich besser aus dem Kopf, mein junger Freund. Der Verdacht aber... Besteht zu Recht. Den will ich Ihnen auch nicht nehmen. Doch geben Sie zu. Sehe ich wie ein Mörder aus? Eigentlich nicht. Trauen Sie mir ein Verbrechen aus Leidenschaft zu? Aus Eifersucht? Kaum. Schade. Immerhin wäre es ein Motiv... Wenn auch kein überzeugendes. Ein Motiv, das ist es, was Sie brauchen, ganz genau. Sie machen Fortschritte, Herr Inspektor. Wie sagte, steht Ihr Vorgänger? Nicht auf den Täter kommt es an, sondern nur auf das Motiv. Also weiter so. Verdächtigen Sie, stellen Sie Fragen, das hält jung und ein Gespräch im Fluss. Sie hätten nicht vielleicht doch Lust auf eine Partie Tarot? Ich muss gehen, wirklich. Sehr bedauerlich. Ich hätte Ihnen gern noch von Zambesi erzählt, vom Aufstand, von der Klapperschlange. Die dann eine Blindschleiche war. Habe ich das schon erzählt? Sehr eindrucksvoll. Mathilde hat recht. Ich wiederhole mich wirklich ziemlich oft. Aber es hat mich gefreut, einen so aufgeschlossenen jungen Mann kennenzulernen, voll Fantasie, mit Einfällen, der noch beeindruckt ist von... Wovon? Von allem. Kröger war zuletzt durch nichts mehr zu beeindrucken. Das Alter eben, das ist alles nur noch Wiederholung. Ich bringe Sie zum Tor. Meine Frau hat Sie sehr gelangweilt. Sie haben gehört, was wir... Ob sie sehr gelangweilt hat? Nicht besonders. Seltsam. Eine gute Frau, meine Mathilde. Etwas herrschsüchtig, doch immer redlich. Immer treu. Nun ja, damals der Kammerdiener, später der Chauffeur, Probleme... die dann der Personalmangel ganz von selber löste. Nur die Herrschsucht blieb. Eine fast schon krankhafte Besitzgier. Sehen Sie dort drüben die Familiengruft? Nein. Dort ruhst du bald. Dann bist du mein. Ich? Bruno. Mathilde hat das oft zu ihm gesagt. Dort ruhst du bald? Tja, spaßiger Gedanke. Dann bist du mein. Wenn nun ihre Frau, ich meine, wenn... Der beste Ausgangspunkt. Ihr Vetter geht, für immer. Ihre Frau erbleicht, sie atmet schwer, zornrot wird plötzlich ihr Gesicht. Sehr anschaulich erzählt. Der Abschied? Nur auf Wiedersehen, nicht einmal auf Wiedersehen, Mathilde. Das aber erlaubt ihre fast schon krankhafte Besitzgier nicht. Sie bringt ihn um. Nicht wahr? Gut möglich. Sehr gut sogar. Gratuliere, junger Mann. Ach, danke, danke. Aber auch den Gedanken schlagen Sie sich besser aus dem Kopf. Schon wieder. Mathilde hat Bruno nicht ermordet. Sicher hat sie ihn gelegentlich ermorden wollen. Mathilde hat in ihrem Leben immer nur etwas gewollt. Doch was wurde dann aus ihr? Ihre Frau. Arme Mathilde. Sie werden sich also noch ein wirklich treffendes Motiv überlegen müssen. Bis dahin alles Gute. Sie sind natürlich hier jederzeit willkommen. Ein wirklich schönes Haus. Müsste einem gehören. aber es gehört Ihnen doch. Mir? Es ist Ihr Haus. Es ist Brunos Besitz, wie alles hier. Herr Konsul. Gute Nacht. Herr, hören Sie doch. Angenehme Ruhe. Es war aber lange. Aber aufschlussreich. Eine Leiche? Zwei? Abwarten. Nicht ungeschickt, die beiden Alten. So verdächtig, dass sie kaum noch verdächtig sind. Und das, genau das macht sie mir verdächtig. Fahren Sie mich irgendwo hin, wo ich Ruhe habe. Ich muss jetzt denken. In aller Ruhe. Ist natürlich kein Trappistenkloster, die Laternengasse hier im Hafenviertel. Aber Krüger kam immer hierher, wenn er nachdenken musste. Setzte sich hin, dachte nach, schon war der Fall ganz klar. Einer von beiden. Beliebt war der hier. Zum Abschied haben sie ihm sogar ein Ständchen gebracht. Nun danket alle Gott. Klamotten, Hugo! Zwei Bier! Alter Kunde von Krüger. Einer von beiden muss es sein. Ja, muss gar nicht, Herr Inspektor. Aber da sind doch nur die zwei. War mal so, dass dann einer auch der Täter war. Aber heute keine Ordnung, keine Übersicht. Das Motiv. Ein wirklich treffendes Motiv. Da hilft auch kein Denken mehr. Helfen nur die Techniker in ihren Labors. Die untersuchen den Schmutz unter den Schuhsohlen. Das Schwarze unter dem Fingernagel, stellen fest, ob das Opfer am Abend zuvor Erbsensuppe aß oder Bratfisch. Ja, und dann haben sie den Täter. Macht ja keinen Spaß mehr, so eine Verbrecherjagd. Spuren sucht jetzt der Computer. Und der Inspektor liest nicht mehr in den Seelen der Verdächtigen. Er liest nur noch Lochkarten. Steht alles drauf. War nichts für den alten Krüger. Er kam sich schon lange überflüssig vor. Zwei alte Leute zwischen Stuck und Staub. Unglücklich. Und doch auch glücklich, wenn alles so wie immer bleibt. Wie meine Tante Elinor. Nette alte Dame? Ein Monstrum. Hätte schon längst in ein wunderschönes Altersheim ziehen können. Ganz weit draußen vor der Stadt. Dann hätte sie uns auch nicht jede Woche zu besuchen brauchen. Doch wenn wir ihr das sagen, wenn wir ihr ganz zart, sehr schonend nahelegen, endlich ihren alten Plunder aufzugeben, dann starrt sie uns nur an, schweigend, hasserfüllt. Und man spürt, wie die Gedanken kommen. Mordgedanken. Ihre Tante? Nein, mir. Hallo, Lattenhebel. Von Krüger gegriffen. Zwei feine alte Leute, die auf ihren feinen alten Plunder nicht verzichten. Ich habe es. Ich habe sie. Die feinen Herrschaften? Feine Herrschaften. Hat Krüger auch immer gehofft. Einmal den Täter unter richtig feinen Leuten zu finden. Hätte dann seine feinen Manieren zeigen können, mit Fremdwörter protzen dürfen, hätte zum Schluss der überführten Mörderin die feine Hand geküsst. Nobel! Doch zum Schluss war der Täter meistens doch nur aus dem Hafenviertel. Guten Abend, Herr Professor! Krügers Liebling. 10 Jahre Knast. Ich muss gehen. Sofort gehen. Allein? Dies ist mein Fall. Aber ich habe doch noch 2 Bier bestellt. Trinken Sie alle beide. Ist aber gefährlich, so zu Fuß durchs Hafenviertel. Die haben hier doch alle noch ihre Rechnung mit Krüger. Die wissen doch nicht, dass Sie kein Krüger sind. Ein wirklich netter junger Mensch. Hat jedenfalls ganz gut getan, sein Besuch. Braucht man doch mehr, als man denkt. Meine Worte. Und Herr Rock wird er auch noch lernen. Das wird er sein. Um Mitternacht? Ein pflichtbewusster Mann. Er klopft. Um Mitternacht. Mach auf, mach auf. Im Schlafrock? Das stört doch junge Leute nicht. Die sind zwanglos. Man muss sich anpassen. Hallo! Hallo! Also Kröger hätte sich das nicht erlaubt. Einmal doch. Weißt du nicht mehr? Als er Bruno gesehen haben wollte beim Rhododendron. Man hört ihn nicht mehr. Ist gekränkt, der Junge. Deine Schuld, Hans-Karl, deine falsche Scham. Ich beeile mich ja schon. Warten Sie, wir kommen. Sie werden sich wundern, dass ich zurückgekommen bin. Ein wenig. Kröger kam nie zurück. Der blieb gleich da. Ich habe nachgedacht. Über Sie, über Bruno, über diesen ganzen Fall. Er denkt nach. Krögers Methode, gar nicht dumm. Nichts zu tun, einfach nachdenken. In seiner Seele all die Verbrechen nachklingen lassen, zu denen man selbst fähig ist. Denn kein Verbrechen gibt es, zu dem man nicht fähig wäre. Das hat Kröger oft gesagt. Goethe auch. Eben Klassiker. Ich habe also all den Möglichkeiten nachgespürt, die in diesem Fall gegeben sind. Wie immer gibt es nur die eine, Mord. Immerhin. Ich sehe Sie drei vor mir in diesem Haus. Sie, Herr Konsul, Sie, liebe gnädige Frau. Charmant. Und auch ihn. Den Vetter Bruno, dieses Nichts. Von Ihnen völlig abhängig. Er flieht vor Ihnen, wie so oft, vor Ihrer Eifersucht, Herr Konsul, und vor der, fast schon krankhaften Besitzgier Ihrer verehrten Frau Gemahlin. Für Sie beide gute Gründe, ihn nun umzubringen. Sie wollen behaupten? Dass Sie ihn nicht umgebracht haben. Nicht aus diesen Gründen. Aber es gab noch einen anderen. Und der führte zur Tragödie. 12 Jahre lang ist Ihr Vetter ohne Sie ganz überflüssig, glaubt er jedenfalls. Da erfährt er eines Tages irgendwie, dass er gar nicht von Ihnen abhängig ist, sondern vielmehr Sie von ihm. Denn dies hier, Ihre ganze Welt, samt allem Plunder, ist in Wahrheit sein Besitz. Alles, der Garten, das Haus, die Uhr dort, mit Ihrem Westminster-Schlag. Wie nicht? Das ist ein Erbstück. In jener Nacht nun, vor 3 Wochen, stapft er nicht wie sonst ins Finstere hinaus. Es war Vollmond. Nein, von Ihnen verlangt er, dass Sie gehen. Auf der Stelle. Und Sie beide, erfüllt Wut, Hass, etc., etc. Nicht zu schnell. Das ist doch alles furchtbar spannend. Ihnen kommen Mordgedanken. Dies Haus verlassen? Ihr Haus? Was zählt dagegen schon ein Menschenleben? Und so erschlagen Sie den Vetter Bruno. Erschlagen ihn? Wir zwei? Sie geben es zu? Erschlagen haben wir ihn nicht. Nur ein bisschen gewürgt. Aber erst, als das Gift wirkte. Das Beruhigungsmittel. Dann erst schlugen wir zu. Er hat nicht viel gelitten. Leider. Hinauswerfen wollte er uns. In ein Altersheim stecken. Wo ließen Sie die Leiche? Ja, wenn ich das noch wüsste. Hier im Haus? Aber ich bitte Sie... In der Familiengruft. Hätte Bruno so gepasst. Verscharrt haben wir ihn. Irgendwo im Garten. Nicht wahr, Hans-Karl? Beim Rhododendron. Nicht beim Flieder? Beim Rhododendron. Sein Lieblingsplatz. Ich grabe Ihren Vetter aus. Jetzt? Kein Mord ohne Leiche. Sie selber? Wollen? Kröger hat auch immer alles selbst gemacht. Wäre am liebsten auch noch selbst der Mörder gewesen. Der Spaten müsste da noch liegen. Aber wollen Sie nicht vorher wenigstens einen Cognac zu sich nehmen? Ich bin im Dienst. Die Kroketten biete ich ihm wohl besser gar nicht an. Übrigens... Ja? Eine kleine Bitte hätte ich. Schon gewährt. Wenn Sie vielleicht später vor Gericht erwähnen könnten, so ganz nebenbei, dass ich diesen höchst komplizierten Fall binnen kurzer Zeit ganz alleine klärte. Sie verstehen. Aber natürlich. Ich werde dafür auch Ihre Seelenqual, Ihre tiefe Verzweiflung gebührend zu betonen wissen. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Wirklich, ein netter junger Mensch. Nun gräbt er schon volle 2 Stunden. Fleißig, der Junge. Ein Talent, wie der uns überführt hat. Die leise Trauer hat gefehlt. Der Weltschmerz. Der kommt von selbst. Wir sollten nach ihm sehen. Sonst gräbt er noch den ganzen Garten um. Mehr Pfiff hatte ja Kröger. Wie er mich damals zum Geständnis zwang. Mitten im Tarock. Mich einmal in der Ofer. In La Bohème. Aber auf die Sache mit dem Haus ist erst Hartmann gekommen. Denken praktisch, diese jungen Leute. Praktisch. Wie geht es denn? Kommen Sie gut voran? Mordsarbeit. Ärmster. Können Sie mal den Spaten halten, Herr Konsul? Aber gern. Ich muss mich setzen. Da gräbt man nun und gräbt. Mordsschwer, so ein Spaten. Aber nirgends ein Bruno. Ich möchte wissen, wo Sie den vergraben haben. Hier, hier, beim Rhododendron. Hier gibt es keinen Bruno. Doch, doch, doch, doch. Beim Rhododendron haben wir ihn verscharrt. Genau an diesem Platz. Oder war es doch der Fliederbusch? Der Rhododendron. Hören Sie auf. Ich weiß doch noch, wie es war. Der Mond schien, das Erdreich dampfte. Dort lag Bruno bleich und kalt. Also aufhören sollen Sie! Dort lag er jedenfalls. Dort, wo Sie sitzen. Es gibt hier keinen! Es gibt hier keinen Bruno. Es hat niemals einen Vetter Bruno gegeben. Ich verstehe nicht. Aber ich... Endlich. Ich verstehe. Das Falsche. Ganz bestimmt das Falsche. Das einzig Richtige. Sie haben mich belogen. Betrogen. Aufs Arglistigste getäuscht. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Sie haben sich Ihren Vetter einfach ausgedacht. Wenn man nun einmal keinen hat. Und auch niemanden sonst. Darum. Darum. Es war so schön mit ihm. Und noch schöner ohne ihn. Da kam Besuch ins Haus. Die Polizei. Der reizende Herr Kröger. Man war nicht mehr allein. Man konnte reden, erzählen. Es wurde sogar zugehört. Und dabei diese Spannung. Eines Hirngespinstes. Und danach grabe ich 2 Stunden. Mancher gräbt sein Leben lang danach. Mein erster Fall. Ein Nichts. Dass er das so tragisch nimmt. Ist eben doch kein Kröger. Ein Dilettant. Nun beruhigen Sie sich doch. Wenn wir einen Vetter hätten, würde er ganz sicher Bruno heißen. Und ganz sicher hätten wir ihn umgebracht. Aber Sie haben ihn nicht umgebracht. Dass Menschen nur so schlecht sein können. Allmählich wird er penetrant. Herr Inspektor! Gesindel! Nicht diesen Ton! Welchen sonst? Kröger ist immer nur fortgegangen. Schweigend. Ein Gentleman. Ich bin keiner und ich schweige nicht. Von Ihnen soll die Welt erfahren. Wir kommen in die Zeitung? Oder besser noch, kein Wort. Ihr Bruno wird jetzt totgeschwiegen. Aus ist es mit ihm. Aus? Er nimmt uns Bruno? Rädern, vierteilen Sie ihn. Bringt den Vetter um? Reißen Sie ihn in Fetzen. Mörder! Ihr Haus betritt jetzt niemand mehr. Schlag zu! Er scheint tot zu sein. Wie Bruno. Wenigstens ist schon das Grab geschaufelt. Du meinst... Ich meine... So ganz lieb ist mir das nicht. Wir können ihn doch nicht so liegen lassen. Stimmt natürlich. Wenn dann die Polizei kommt? Die Polizei? Sie sollte ihre Chance haben. Fair play, sagten wir damals in Sambesi. Ein Hinweis nur. Natürlich anonym. Dann kommt sie. Wir werden verhört. Gestehen auch. Aber erst zum Schluss. Dann bringen Sie uns fort. Wohin? Irgendwohin. Ich war noch nie in einem Zuchthaus. Warum schalten Sie denn die Sirene ein? Ist denn der Fall nicht dringend? Kein Fall ist dringend. Alte Erfahrung. Den Schnupftuchmörder beispielsweise habe ich erst einmal in aller Ruhe morden lassen. Dann erst griff ich zu. Sie sind eben der große Krüger. Ja, leider. Sonst hätte ich wenigstens im Ruhestand Ruhe. Typisch Nachwuchs. Nicht nur völlig unfähig, nein, gleich auch noch selbst ein Fall. Nun schalten Sie schon die Sirene aus. Ist aber rätselhaft, dieses Verschwinden Inspektor Hartmanns. Rätsel stellen sich immer erst ein, wenn einer wieder auftaucht, nicht wenn er verschwindet. Auch eine Erfahrung. Sie haben schon eine Spur. Einen Anruf. Anonym. Anonym. Lächerlich. Diese Breckhoff war es. Kenne doch die Stimme. Total verrückt, die Alte. Wie ihr Mann, der Konsul. Denken sich einen Vetter aus, den es nie gegeben hat, der aber von Zeit zu Zeit verschwindet. Man kommt hin, Verhör, Verdacht, Geständnis aus dem Bilderbuch und paar Wochen später wiederum ein Anruf, der liebe Vetter ist angeblich wieder da. Wie schön. Schön? 6-mal habe ich die Bohème gehört. Ganze Tage mit Tarock verbracht. Und wenn man mir noch einmal Salzkroketten anzubieten wagt... Schmecken doch prima. Ach, alte Leute. Völlig allein. Man hat Verständnis. Bin selber nicht mehr jung. Wie oft habe ich schon den Professor verhaften lassen, nur um endlich einmal wieder ein vernünftiges Gespräch zu führen. Man spielt also das Spielchen mit. Alle 1-2 Jahre. Jedes Mal der gleiche Text. Doch irgendwo ist auch ein Punkt. Schon beim letzten Mal wollte ich sagen, Rädern vierteilen Sie Ihren Bruno, reißen Sie ihn in Fetzen, Ihr Haus betritt jetzt niemand mehr. Niemand. Aber irgendetwas hielt mich ab. So ein komisches Gefühl, ganz komisch. Aber nächstes Mal hätte ich es gesagt. Hier ist die Parkallee. Was wollen Sie denn da? Die Spur. Der Anruf. Anonym. Runter in die Laternengasse. Könnte den Alten so passen. Reden mir noch ein, Sie hätten den kleinen Hartmann erschlagen. Wäre natürlich ganz lustig, wenn wirklich einmal feine Leute die Mörder wären. Aber sind ja nicht zu fassen, die hohen Herrschaften. Haben höchstens Mordgedanken. Die Arbeit machen andere. Ach, wird wohl wieder einer aus dem Hafenviertel sein. Platten Emil? Klamotten Hugo? Muss mich noch entscheiden. Den Breckhofs aber gehe ich nicht wieder auf den Leim. Grabe etwa noch ihren Garten um. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Sie hörten Mordgedanken, ein Hörspiel von Paul Bartz. Die Personen und ihre Sprecher. Herr Konsul Fritz Rasp. Frau Konsul, Erika von Tellmann. Inspektor Hartmann, Bodo Primus. Fahrer, Peter Schmitz. Oberinspektor Kröger, Walter Taub. Ton, Peter Jochum. Schnitt, Helga Geist. Assistenz, Josef Schwarz. Regie, Sylvia Molzer.